Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. Das Ziel dieses Podcasts ist es, gute Führungskräfte immer besser zu machen. Und zwar uns gute Führungskräfte immer besser zu machen. Meine Idee ist es, dass ich diesen Podcast für Sie mache und Ihnen damit den einen oder anderen Denkanstoß gebe, indem ich mit Ihnen zusammen Dinge hinterfrage, um Verbesserungspotenziale zu finden. Indem ich Ihnen Tools und Ideen anbiete, die Sie dann selber für sich so nutzen und kombinieren können, wie es für Ihre eigene Situation passt. Und Sie geben mir im Gegenzug dafür Ihr ehrliches Feedback auf meiner Webseite leben-führen.de oder auf iTunes in Form einer Bewertung. Übrigens scheinen Bewertungen auf iTunes die Währung der Podcaster zu sein. Dies nur so als Hinweis. Meine Zielgruppe hier sind Führungskräfte des mittleren Managements. Wir werden es hier nicht bei der beruflichen Seite bewenden lassen, sondern ich möchte mich hier um den gesamten Menschen kümmern. Der Beruf ist ein wichtiger Teil von uns, ja, aber es ist eben nur ein Teil. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, sich beispielsweise um das Wachstum eines großen, schönen Baumes zu kümmern und dabei die Wurzeln und den Boden, in dem er steht, überhaupt nicht zu beachten. Beides zusammen hat mich auf den Namen für diesen Podcast gebracht. Leben führen. Welchen Nutzen möchte ich Ihnen hier damit bieten? Nun, es sind so viele Führungskräfte da draußen, die, na, leiden ist vielleicht das falsche Wort, aber die einen Preis bezahlen, der höher ist, als sie es eigentlich wollten. Da meine ich die hohe zeitliche Belastung, den viel zitierten Stress, ein schlechtes Gefühl, ein Getriebensein. Vielleicht auch eine zu hohe Verantwortung. Ich weiß, es gibt keiner zu, aber all dies. Sichtbar wird sowas dann an körperlichen Reaktionen. Das fängt an bei der Schlaflosigkeit, der berühmte Tinnitus, Verspannung. Und ich will jetzt hier gar nicht das Schreckgespenst vom Herzinfarkt an jemanden malen. Ich höre oft gerade von Führungskräften die Klage über Unausgefülltheit. Sie sagen, sie drehen sich im Hamsterrad und kommen doch nicht vom Fleck. Sie nehmen nicht wahr, dass sie was erschaffen, dass sie einen Beitrag leisten, dass sie wertgeschätzt werden. Ich glaube fest daran, dass wir alle nur ein Leben haben. Und ich glaube genauso fest daran, dass wir uns alle gut fühlen wollen. In Summe will jeder von uns mehr Spaß haben als leiden. Ist doch klar, in Summe will jeder von uns fröhlicher sein als traurig. Und jetzt sind wir als Führungskräfte in einer exponierten Situation. Wenn wir uns selber schlecht fühlen, wie wirken wir denn dann auf unsere Mitarbeiter? Wenn wir als Führungskräfte schon keine Freude an unserem Tun haben, was sollen denn dann unsere Mitarbeiter empfinden? Von unseren Freunden und der Familie hier zunächst mal ganz zu schweigen. Lassen Sie mich den Kreis kurz schließen. Wenn wir uns gut fühlen, wenn wir Freude am Leben haben und an der Arbeit haben, dann werden wir das auf unsere Umgebung ausstrahlen. Sie sind doch auch lieber mit fröhlichen Menschen zusammen als mit den Miesepetern. Wenn Sie sich richtig wohlfühlen, wenn Sie glücklich sind, haben Sie schlicht mehr Spaß am Leben. Es geht mir hier, das möchte ich zu Anfang gleich klarstellen, nicht um Kuschelführung. Professor Fredmund Malik definiert Führung recht schmissig als Ressourcen in Ergebnisse verwandeln. Genau. Ich persönlich kann nur sagen, ich liebe es, Ergebnisse zu erreichen. Ziele zu erreichen. Erfolgreich zu sein. Das ist das, was für mich diesen besonderen Spirit einer Führungskraft ausmacht. Und das widerspricht meines Erachtens überhaupt gar nicht der Forderung, dass ich mich zunächst mal gut fühlen will. Im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiger Teil der Botschaft dieses Podcastes. Wir geben das gute Gefühl bewusst oder unbewusst weiter. Ihre Mitarbeiter werden schlicht mehr Freude haben, als wenn sie für irgendeinen miesepeterigen Chef arbeiten müssen. Und das führt automatisch zu besseren Ergebnissen. Und es kann absolut sein, dass Sie bei dem letzten Satz noch nicht mitgehen. Wenn es mir besser geht, führt das zu besseren Ergebnissen. Lassen Sie mich die Grenzen setzen. Freude ist nicht mein Ziel, sondern Freude ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die ich kenne, um gut zu leisten. Es geht mir überhaupt nicht darum, dass Unternehmen dazu da sind, dass ihre Mitarbeiter Spaß haben. Unternehmen sind dazu da, Mehrwert für ihre Kunden zu bieten. Nur so sind sie auf Dauer profitabel, nur so verdienen wir Geld damit. Und genau das lässt sich so viel einfacher erreichen, wenn die Menschen mit Freude im Unternehmen sind, wenn sie dort nicht nur Lebenszeit gegen Geld eintauschen. Und diese Kultur wird maßgeblich, wenn nicht gar ausschließlich, von uns als Führungskräften gelenkt und gefördert. Wir sind es, die so eine Kultur unterstützen können, und wir sind es leider auch, die so eine Kultur zerstören können, bewusst oder unbewusst. Mit diesem Podcast möchte ich mit Ihnen durch diesen beschriebenen Kreis gehen, um sich am Ende immer besser zu fühlen und dadurch immer leichter, immer erfolgreicher zu werden. Das Leben an sich ist doch, macht doch Spaß. Und es macht zumindest mir noch viel mehr Spaß als Führungskraft, wenn ich was bewegen kann, wenn ich Leute zum Erfolg führen kann. Das ist mein Antrieb. Einige von Ihnen werden hier die Kernelemente von Professor Maliks Managementlehre wiederfinden. Ich stütze mich darauf, naja, weil er meines Erachtens Wegweisendes zur Definition des Berufes geleistet hat. Sein Buch Führen, Leisten, Leben ist hier nur exemplarisch genannt. Und vielleicht werden einige von Ihnen hier auch die Tools und die Ideen der neurolinguistischen Programmierung wiederfinden, das NLP. Meines Erachtens ein an der Wirksamkeit überhaupt nicht zu überschätzendes Modell von schnellem Lernen, von schneller Veränderungsarbeit. Sie haben es bereits gehört, ich liebe Professor Maliks Definition der Aufgabe von Führung als Ressourcen in Ergebnisse zu verwandeln. Schön schmissig. Ressourcen sind ja im Wesentlichen Menschen oder werden von Menschen bedient. Die wenigsten von uns Führungskräfte führen Maschinen. Ein bisschen weniger knackig ließe sich die Aufgabe von Führung nun so beschreiben, Menschen dazu bringen, Ergebnisse zu erzielen. Und diese Menschen sind natürlich unsere Mitarbeiter. Aber auch Sie. Genau darum geht es mir. Um Sie als Führungskraft als Ganzes. Quasi um Sie als Mensch. Ich bin fest davon überzeugt, und das kann ich in der Praxis immer und immer wieder beobachten, dass nur die Menschen richtig erfolgreich dabei sind, andere Menschen zu führen, die zunächst einmal sich selbst gut führen können. Ich meine dabei überhaupt nicht, dass die Führungskraft der beste Leister der Abteilung ist, also die beste Fachkraft. Überhaupt nicht. Meines Erachtens darf er das gar nicht sein. Alleine schon deswegen, weil er eine andere Profession hat. Sein Job, sein Beruf ist es, andere dabei zu unterstützen, Ergebnisse zu erzielen und nicht selber Ergebnisse zu erzielen. Nein, ich meine damit, dass richtig erfolgreiche Führungskräfte diejenigen sind, die ihr eigenes Leben gut leben. Die Leute fühlen sich gut bei dem, was sie machen. Wenn sie lange arbeiten, tun sie das mit Hingabe. Ihr Privatleben ist aus ihrer Sicht sehr erfüllend. Die richtig guten Führungskräfte wissen sehr genau, was ihr Job ist und was er nicht ist. Und die richtig erfolgreichen Führungskräfte wissen sehr genau, dass sie selber nur so leistungsfähig sind, wie sie ihren Körper halten. Die richtig erfolgreichen Führungskräfte sind dauerhaft sehr erfolgreich. Das sind nicht die, die nach 10 Jahren Führung und einem Herzinfarkt von der Scheidung überrascht werden. Und letzten Endes sind die richtig erfolgreichen Führungskräfte, zumindest nach meiner Beobachtung, diejenigen, denen die eigene Weiterentwicklung wichtig ist. Die sich um ein offenes Feedback-Klima um sich herum kümmern. Die offen für neue Ideen sind. Das sind die Leute, die Podcasts zum Thema Führung hören. Ich werde in dieser ersten Episode über 3 Dinge sprechen. Sehr offensichtlich über dieses Podcast-Projekt. Genauso offensichtlich werde ich mich vorstellen. Ja, und vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich werde ich am Ende etwas über Sie sprechen. Zunächst, was möchte ich hier erreichen? Und was werden die Themen sein? Es geht um Sie. Und zwar um Sie als Ganzes, nicht nur um Ihre Rolle als Führungskraft. Da ich, wie gesagt, sehr glaube, dass nur eine stimmige Person ein rundum gutes Leben führen kann. Und nur wer sich gut fühlt, wenn gutes Leben führt, der kann auch dauerhaft Herausragendes leisten. Das ist das, was wir wollen. Und ich verspreche Ihnen, das muss gleich vorweggeschickt sein, dass diese Podcast-Serie ganz bodenständig bleiben wird. Keine Esoterik, Ingenieur-Style. Allerdings manchmal ungewohnt. Ich habe die Serie zunächst auf 26 Episoden ausgelegt, jeweils so 15 bis 25 Minuten lang. Mal sehen, wie ich das schaffe. Ich möchte, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Folge komplett auf dem Arbeitsweg zu hören. Deswegen werden das hier keine 1,5 Stunden Geschichten werden. Im ersten Teil wird es nicht um Fertigkeiten und Führungswerkzeuge gehen, sondern da werde ich erstmal Grundlagen legen, was ich glaube, wie wir funktionieren. Da wird es sehr um uns als Persönlichkeiten gehen. Wir werden über Sport sprechen. Wir werden über Schlaf und Ernährung sprechen. Wir werden über Hobbys und Freunde sprechen. Und wir werden mal ein bisschen auf Sinn und Werte eingehen. Und wir werden oft über Ziele sprechen. Und wir werden über Ziele sprechen. Und ich glaube, wir werden auch über Ziele sprechen. Ich glaube, das war jetzt klar. So, im zweiten Teil werden wir dann verstärkt auf die Rolle, auf unsere Rolle als Führungskraft im Beruf eingehen. Und den zweiten Teil werde ich sehr auf die Grundlagen stützen, die Professor Malik gelegt hat. Und hier sei sein Standardwerk Führen, Leisten, Leben nochmal erwähnt. Wir werden dann über die Aufgaben von Führungskraft sprechen. Wir werden Führung gegenüber Management abgrenzen. Und wir werden über Führungswerkzeuge sprechen. Und dabei werde ich natürlich zunächst über meine Erfahrungen und Sichten reden. Und ich hoffe aber auch, dass wir im Verlaufe dieses Podcastes ein bisschen in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen, sodass auch Ihr Feedback, Ihre Sichten und Ihre Erfahrungen hier einfließen. Zu mir, wer bin ich? Ich bin Olaf Dammann, quasi gelernter Ingenieur. Ich bin Führungskraft im aktiven Dienst in einem großen internationalen IT-Systemhaus. Ich führe Teams in Frankreich, in England und in Deutschland und ich kümmere mich eigentlich schon richtig lange um Führung und vor allem um Entwicklung von Menschen. Ich habe im Ehrenamt angefangen, damals 1988, glaube ich, in der DLRG. Da habe ich Menschen geführt, also damals schon mit Menschen zusammen Ergebnisse erzielt im Ehrenamt. Seit den 90ern des letzten Jahrhunderts, hört sich klasse an, habe ich dann das erste Mal systematischen Kontakt mit Kommunikation, mit Führung, mit all diesen Dingen gehabt. Ich habe damals einen guten Mentor gehabt, eine Führungskraft der Firma Miele. Und der hat mich an Autoren gebracht, wie natürlich Friedemann Schulz von Thun. Aber auch Reinhard Sprenger habe ich damals schon gelesen. Direkt ein halbes Jahr nach meinem Berufseinstieg dann als frisch gebackener Ingenieur wurde ich von meinem damaligen Arbeitgeber gleich zum IT-Leiter befördert. Ich habe dort reichlich Erfahrungen machen dürfen. Ganz viele ganz gute und ein paar nicht ganz so gute. 2009 bin ich dann in Kontakt mit der Lehre von Professor Malik gekommen. Ich hatte dann die Möglichkeit, in einem halbjährigen, sehr systematischen Führungskräftetraining des Managementzentrums St. Gallen teilzunehmen. Danach habe ich immer wieder Diskussionen mit anderen Führungskräften über Beruf, über Führung geführt. Auch im Privaten habe ich oft erlebt, dass ich Menschen für mich super einfach Anstöße zur Verbesserung geben konnte. Mittlerweile weiß ich habe gecoacht, ohne dass ich wusste, was das ist. Sowohl beruflich als auch privat. Anfang 2013 bin ich dann auf die neurolinguistische Programmierung aufmerksam geworden. Wie gesagt, ein Modell, das unglaublich schnelles Lernen, unglaublich schnelle Veränderung ermöglicht. Ich habe mittlerweile den Mastergrad des NLP erlangt und ich habe das dankenswerterweise an einem der erfolgreichsten NLP-Institute Europas, der Fresh Academy, bei Marc Plätzer und der wunderbaren Wiebke Lüth trainieren können. Das war jetzt mein Teil. Kommen wir mal zu Ihnen. Wie stelle ich mir Sie als meine Hörerin oder meinen Hörer vor? Sie sind eine erfolgreiche Führungskraft. Wie alle erfolgreichen Menschen, das hatte ich eingangs bereits gesagt, wollen Sie besser werden. Sie wollen sich weiterentwickeln, nicht weil Sie müssen, sondern weil Sie wollen. Sie lesen interessante Dinge, Sie nehmen neue Ideen auf und Sie hören Podcasts. Und Sie sind eine Führungskraft. Deswegen hören Sie Führungskräfte-Podcasts. Deswegen haben Sie dankenswerterweise meinen Podcast gefunden. Ich habe hier Führungskräfte des mittleren Managements vor Augen. Mittleres Management, wie auch immer das dann bei Ihnen in der Firma beschrieben wird. Ich grenze das ein bisschen ab, weil ich nicht glaube, dass ich einem gestandenen großen Firmeneigentümer oder einem DAX-Vorstand hier Inspiration bieten kann. Wenn das doch so ist, dann bitte melden Sie sich bei mir, ich werde das dann hier erwähnen. Aber wie gesagt, im Wesentlichen geht es mir um eine Führungskraft in einer Firma, eine normale Führungskraft. So, das war meine Sicht auf Sie als meine Hörerin oder mein Hörer. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mal eine Mail, stellen Sie sich mir kurz vor, damit ich weiß, für wen ich das hier tue. Und das war auch schon die erste Episode dieser Podcast-Serie. Ich hoffe, ich habe Sie auf die nächsten Folgen ein bisschen neugierig machen können. Wir werden uns in den nächsten Episoden, einen Bogen spannen über Ziele und das Leben an sich. Wir werden dann über die Frage nach der persönlichen Weiterentwicklung den Bereich der Mitarbeiterziele erreichen. Also wir erreichen sowohl wir unsere Ziele als auch unsere Mitarbeiter. Alle diese Folgen werden Sie auf meiner Webseite leben-führen.de, führen mit UE, inklusive kurzer Shownotes sehen können und auch downloaden können, natürlich. Sie werden diesen Podcast auch auf podcast.de und auf podstar.de finden, auf Stitcher ebenso und natürlich auf iTunes. Und gerade bei letzterem ist eine Bewertung für mich richtig wichtig, weil das die Sichtbarkeit dieser Serie erhöht. Und wie gesagt, das hier soll keine One-Way-Show werden, sondern ich freue mich, wenn wir uns vernetzen können. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Feedback geben. Dann kann ich das in diese Serien einfließen lassen. Ich freue mich, wenn Sie mir Ihre Sicht mitteilen. Ich freue mich, wenn Sie mit mir teilen, wo denn jetzt bei Ihnen der berühmte Schuh drückt. Dann kann ich hier drauf eingehen. Und das möchte ich auch. Und dann können wir alle von unserer aller Erfahrungen profitieren. Ich glaube, dadurch wird das Ganze hier richtig wertvoll für uns alle. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute bis dahin, Ihr Olaf Dammann.